Kopf ist in den Wagen, bezahlt von deinem Bett. Ich setz mit diesem Auto, bekommst du den Fett. Doch deine Klamotte, ja, die steckt nach Geld. Du glaubst, es sei das Wichtigste und du bist Geld. Du bist Geld, du bist Geld.